die Haltung für deine Tat, den Kindern um Hilfe schrei. Du fiese kleine Ratte, drum zeig uns dein Gesicht. Es soll dich jeder kennen, du dreckiger kleiner Wicht. Der Wind soll dich beim Scheiße treffen, der Teufel soll dich heulen. In Höllefeuer sollst du brennen, des Stromschlägen verkohlen. Dein Genick soll knacken wie ein Ast, dein Kopf in einer Guillotine. Angst soll Kreuz mit dem miesen Pack und Steine sollen fliegen. Deine Strafe ist die Therapie, das weißt du ganz genau. Ohne ein paar Jahre steckst du deinen Bau. Durchprüfung deiner Sinne, die du zum Guten täusch. Doch deine kranke Scheiße ist niemals weggescheut. Der Wind soll dich beim Scheiße treffen, der Teufel soll dich holen. Im Höllefeuer sollst du brennen, des Stromschlägen verkohlen. Dein Genick soll knacken wie ein Ast, dein Kopf in einer Guillotine. Angst soll Kreuz mit dem miesen Pack und Steine sollen fliegen. Dieses krankes Dasein ist nichts für diese Welt. Du gehörst nicht zu der Menschheit, nicht unterm Himmel selbst. Dein Anblick lässt uns kochen, für dich nur pure Hass. Für dich, da gibt's ne Lösung, verrecke im Gas. Der Wind soll dich beim Scheiße treffen, der Teufel soll dich holen. Im Höllefeuer sollst du brennen, des Stromschlägen verkohlen. Dein Genick soll knacken wie ein Ast, dein Kopf in einer Guillotine. Angst soll Kreuz mit dem miesen Pack und Steine sollen fliegen.